Kundgabe 5561. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.12.1952. Dienen im Musszustand und in Liebe im freien Willen. Durch meine Gnade und Erbarmung seid ihr Menschen mir wieder beträchtlich näher gekommen. Denn eure Seele war dereinst in weitester Entfernung von mir und wäre nicht aus eigener Kraft zurückgekehrt, da die Entfernung auch Kraftlosigkeit zur Folge hatte. Es ist dies so einfach zu verstehen, dass nur die Liebe zu mir zurückführt, dass aber die Liebe euch gänzlich fehlte durch eure einstige Abkehr von mir. Ihr könnet also nur dann zurückkehren zu mir, wenn ihr wieder die Liebe in euch aufleben lasset, und da ihr freiwillig dies nie getan hättet, weil in euch das Prinzip meines Gegners, Lieblosigkeit, herrschte und dies also ewige Trennung von mir bedeutete, wenn ich nicht einen Weg fand, einen Weg, der euch gleichsam zum Dienen zwang. Ihr musstet euch durch dieses Dienen, auch wenn ihr es nicht freiwillig tatet, einen Lohn erwerben, eine Gegenleistung, die darin bestand, dass ihr mir wieder näher kommen dürfet. Denn euer Dienen war ein Aufbauzweck. Ihr truget zur Erhaltung dessen bei, was euch diente, zur Rückführung zu mir. Auch eine erzwungene Arbeit muss irgendwie ausgeglichen werden. Ihr erwarbet euch also den Anspruch darauf, dass euch stets mehr und mehr Kraft zugeführt wurde, die sich so weit steigerte, dass ihr sie nach endlos langer Zeit wieder verwerten durftet, nach eigenem, das heißt freien Willen. Euch wurde das Stadium als Mensch zugebilligt, wo ihr die euch zugehende Lebenskraft nützen sollet, ebenfalls zum Dienen, jedoch im freien Willen, was immer ein Liebeswirken bedeutet. Ihr seid also gleichsam durch den langen Entwicklungsweg erzogen worden zum Dienen, wenngleich es im Musszustand geschah. Und diese Erziehung könnet ihr nun im Erdenleben unter Beweis stellen, indem ihr freiwillig tut, was ihr zuvor tun musstet. Niemals hättet ihr freiwillig in Liebe gedienet in dem Zustand weitester Entfernung von mir. Und niemals hätte ich euch zwangsweise in den Zustand als Mensch versetzen können. Es musste eine langsame Aufwärtsentwicklung vor sich gehen. Um eurer selbst willen solltet ihr wieder das werden, was ihr einst waret. Wesen voller Kraft und Licht, mit allen göttlichen Eigenschaften, die ihr uranfänglich besessen habt. Der Inbegriff von Kraft und Licht, von höchster Vollkommenheit aber, ist Liebe. Was ihr freiwillig einst hingabet, müsstet ihr euch wieder aneignen. Ihr müsstet völlig zur Liebe werden, wollet ihr vollkommen werden. Und Liebe dienet und findet darin ihre Beglückung. Was also das Wesen nicht tun wollte, als es abfiel von mir, das musste es endlos lange Zeit tun, als Erfüllung des göttlichen Gesetzes. Nur auf diesem Wege kann es den eigenen Willen richten, sich Gelegenheiten zu suchen, sich dienend zu betätigen, der dann von mir gewertet wird und gelohnet mit dem Zustand als Mensch im freien Willen, der eine völlige Wandlung zur Liebe bringen kann und also Rückkehr zu mir, weil Liebe den Zusammenschluss mit mir bedeutet und so nach auch Licht und Kraft in aller Fülle, also unbegrenzte Seligkeit. Amen.